Der Morgen umarmt schon die Nacht. Die Wellen sind flüsternd erwacht und beginnen zu tanzen auf goldenen Seen, sich im Walzer des Sommers zu drehen. Das Meer winkt mit schimmernder Hand und streichelt behutsam den Sand, weckt den Traum, der sich hoch in das Himmelsblau schwingt, des Sommers erklingt. Dreht euch, du mein Traum, du meine Liebe, euch gehört ihr nun ganz, dreht euch im Hochzeit. Sich auf der Welt die heimlich Verliebten gestellt, doch sie lächelt und sagt sich, nur Schuld ist daran, dass der Walzer des Sommers begann. Dein träumender Stern, der in deinen Augen liegt, leis vom Walzer des Sommers gewiegt.